tun. Und Schönheit ist das Salz in der Suppe der visuellen Wahrnehmung. Es ist ein erstklassiges Vergnügen, gut gestaltete Personen über die Erdoberfläche spazieren zu sehen und nicht nur Gestalten meines Niveaus. Das wichtigste Argument für den Breitensport ist aber, dass die Menschen davon schön müde werden. Wer des Abends müde ist, geht zu Bett und treibt keinen Unfug. Der Staat muss alles fördern, was die Menschen rechtschaffen ermüdet. Arbeit, Familie und Sport löschen zur Wohlzeit die Nachttischlampen. Thank you.